Book 2 36 36 Kendaraan umum dalam kota. Öffentlicher Nahverkehr. Öffentlicher Nahverkehr. Di mana halte bisnya? Wo ist die Bushaltestelle? Wo ist die Bushaltestelle? Bis mana yang pergi ke pusat kota? Welcher Bus fährt ins Zentrum? Welcher Bus fährt ins Zentrum? Jalur bis mana yang harus saya ambil? Welche Linie muss ich nehmen? Welche Linie muss ich nehmen? Apakah saya harus ganti bis? Muss ich umsteigen? Muss ich umsteigen? Di mana saya harus ganti bis? Wo muss ich umsteigen? Wo muss ich umsteigen? Berapa harga tiketnya? Was kostet ein Fahrschein? Was kostet ein Fahrschein? Berapa halte bis yang dilewati sampai ke pusat kota? Wie viele Haltestellen sind es bis zum Zentrum? Wie viele Haltestellen sind es bis zum Zentrum? Anda harus turun di sini. Sie müssen hier aussteigen. Sie müssen hier aussteigen. Anda harus turun dari belakang. Sie müssen hinten aussteigen. Sie müssen hinten aussteigen. Kereta bawah tanah berikutnya tiba 5 menit lagi. Die nächste U-Bahn kommt in 5 Minuten. Die nächste U-Bahn kommt in 5 Minuten. Kereta berikutnya tiba 10 menit lagi. Die nächste Straßenbahn kommt in 10 Minuten. Die nächste Straßenbahn kommt in 10 Minuten. Bis berikutnya tiba 15 menit lagi. Der nächste Bus kommt in 15 Minuten. Der nächste Bus kommt in 15 Minuten. Kapan kereta bawah tanah terakhir berangkat? Wann fährt die letzte U-Bahn? Wann fährt die letzte U-Bahn? Kapan kereta terakhir berangkat? Wann fährt die letzte Straßenbahn? Wann fährt die letzte Straßenbahn? Kapan bis terakhir berangkat? Wann fährt der letzte Bus? Wann fährt der letzte Bus? Apakah Anda punya tiket? Haben Sie einen Fahrschein? Haben Sie einen Fahrschein? Tiket? Tidak, saya tidak punya. Einen Fahrschein? Nein, ich habe keinen. Einen Fahrschein? Nein, ich habe keinen. Kalau begitu, Anda harus membayar denda. Dann müssen Sie eine Strafe zahlen. Dann müssen Sie eine Strafe zahlen.